Anfang des Jahres kam es im Iran zu großen Protesten gegen die iranische Regierung. Die Proteste brachten eine ebenso große Repression mit sich. Medien haben von über 30.000 getöteten Demonstrantinnen gesprochen. Die Protestwelle war auch auf deutschen Straßen zu sehen, zum Beispiel am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Allerdings waren auf den Protesten hauptsächlich Flaggen zu sehen und Parolen zu hören, die eine Rückkehr der Monarchie im Iran forderten. Außerdem hat die USA zusammen mit Israel einen Angriff auf den Iran gestartet. Um ein wenig mehr Klarheit zum Thema zu bekommen, haben wir als Revolutionäre Aktion Stuttgart die Möglichkeit, mit Leila von Feminist for Gina zu sprechen. Sie war selbst an den Protesten im Iran beteiligt. Das folgende Gespräch besteht aus zwei Teilen, da wir den ersten Part schon vor dem Angriff der USA und Israels aufgezeichnet haben. Ein paar Fragen sind daher auch schon veraltet. Jetzt aber zum Gespräch. Hallo Leila, schön, dass du da bist. Zu Beginn stell dich doch mal kurz vor. Hallo, ich bin Leila. Ich komme ursprünglich aus dem Iran, lebe in Deutschland seit einigen Jahren und bin in Deutschland politisch aktiv in einer feministischen Denken Vernetzung, Feminist for Gina, und war in der Zeit der Protesten im Dezember und Januar in Teheran und habe die Proteste an einigen Stellen selber auch dann miterlebt. Okay, kannst du kurz erläutern, wie es zu den Protesten kam? Also welche Verhältnisse haben zu den Protesten geführt? Diesmalige Proteste sind am 28. Dezember angefangen, nach dem militärischen Angriff von den USA und Israel an Iran wurde die wirtschaftliche Lage massiv verschlechtert. Viele wurden dann aus ihren Arbeitsplätzen entlassen. Der tägliche Wertverlust von iranischer Währung, Inflation, Teuerung der Lebensmittel, die haben alle dann die Lebensbedingungen der Menschen verschlechtert. Dazu kommt auch zum Beispiel die täglichen Schwierigkeiten, die dann massive Einflüsse auf das Leben der Menschen haben, wie regelmäßige Stromausfälle, Wasserabschaltungen und auch dann Umweltkrisen wie massive Luftverschmutzung und Dürre. Und dazu kommen noch die massive Unterdrückung der Menschen. Alleine im Jahr 2025 wurden über 2000 Menschen hingerichtet. Das ist die Lage, wo die Menschen im Iran sich befinden und mit dieser Situation dann kämpfen haben. In dieser Situation hat die Regierung Maßnahmen ergriffen im Sinne von sogenannten Schockpolitik oder wirtschaftliche Operation. Da haben sie dann zum Beispiel die Benzinpreise erhöht und danach auch dann die Subventionen abgebaut von grundsätzlichen Sachen, die dann die Menschen brauchen. Und das hatte massive Einfluss auf Lebensmittelpreise und auch zum Beispiel Medikamenten. Und diese haben alle dann dazu geführt, dass die Menschen mit Schatten des Kriegs da auf dem Land, aber auch dann diese verschlechterte wirtschaftliche Lage, ja, das Gefühl von seinem schleichenden Tod zu haben. Okay, und wie kam es dann von diesen prekären Verhältnissen, die du schon vorher erwähnt hast, einer Art schleichendem Tod, zu den Massenprotesten, von denen wir alle mitbekommen haben? Die Proteste dieses Mal wurde im Teheraner Bazar angefangen, also von Mobil- und Computergeschäften. Und dann breitete sich dann auf Goldgeschäfte, aber auch dann so allgemeine Bazar schloss sich an. Sie haben mit Streiks, also die haben aufgerufen auf Streik, die wollten dann ihre Geschäfte dann schließen. Und dann wurde also andere Bazars in anderen Städten haben sich auch dann angeschlossen. Dann nach und nach ist es dann auf Unis breitete sich und dann auf die Straßen. Es herrschte ein Skepsis über die Ursache oder Ursprungsort der Proteste, nämlich Bazar, weil Bazar ist traditionell auch dann der Ort für Händlerinnen und Kapitalistinnen. Aber dazu muss man sagen, dass Bazar auch dann kein homogenes Umfeld, da mit prekär beschäftigten ArbeiterInnen im Bazar und Straßenverkäuferinnen, die auch dann enge Beziehungen mit Bazar haben, kann man sagen, dass es dann kein homogenes Umfeld ist. Und das ist ein Ort, wo die ArbeiterInnenklasse auch dann unmittelbar damit konfrontiert werden, wie sie täglich ärmer und ärmer werden. Und das hat natürlich auch dann Einflüsse auf Bazar. Genau. Und es gab zuerst Verdacht, dass es dann vielleicht diese Funke oder der Anstoß im Bazar von Gruppen von Oligarchen angestoßen wurde. wegen Gleichzeitigkeit mit manchen anderen Ereignissen wie Haushaltsthema, dass die Regierung hat in der Zeit einen Haushalt, lag Haushalt im Parlament vor und es gab auch dann Gesetze bezüglich der Steuerung und Vermögen. Deshalb war es auch dann dieses Skepsis, dass vielleicht das seitens Oligarchen alles dann angestoßen wurde. Besonders, dass die erste Maßnahme, die die Regierung ja genommen hat, war Zurücksetzung einer Gesetzgebung zur Steuer für Großhändler. Aber im Iran mit der geschilderten Situation vorher braucht die Gesellschaft nur einen kleinsten Funke für einen Ausbruch. Der Ausgangspunkt der Proteste bestimmen nicht zwangsläufig das weitere Vorgehen. Und das haben wir auch dann dieses Mal gesehen, dass wie sich alles dann schnell weiterentwickelt hat. Und was in Basar angefangen wurde, war nachher von ärmeren Schichten der Gesellschaft weitergeführt. Wir haben hier neben den riesigen Protesten auch von der starken staatlichen Gewalt gegen die Proteste gehört. War die in der Anfangsphase des Protests auf dem Basar auch schon präsent? Also als die Proteste dann in Basar angefangen wurden, gab es da dann großen Einsatz von Polizeikräften, von unterschiedlichen Einheiten. Zum Beispiel am dritten Tag des Streiks in Basar war ich mit einer Freundin da, früh am Morgen. Als wir dann raus aus Metro waren, dann haben wir dann mit normalen Menge an Menschen auf der Straße waren wir konfrontiert. Aber dann direkt auch dann mit Unterdrückungskräften, also sehr viele Polizeikräfte von unterschiedlichen Einheiten, von sogenannten speziellen Einheiten und auch dann mit vielen Autos und Transporter von denen. Und dann haben wir dann erfahren, dass der Haupteingang dann geschlossen ist, weil sie dann streiken wollten. Dann sind wir ins Gespräch gekommen mit einigen da und es gab dann eine Person, die dann uns angeboten hat, dass er uns dann in den Basar mitnehmen kann über hinteren Gassen. Da sind wir auch dann mitgelaufen und da haben wir gesehen, dass die Geschäfte auch offen geöffnet waren, aber keine Kundinnen, keine Käuferinnen, nur aus der Angst von Repression und Unterdrückung mussten sie dann ihre Geschäfte dann geöffnet haben. Aber auch die Tatsache, dass es gibt auch dann Druck seitens derjenigen, die dann streiken wollen, gegenüber anderen, die das nicht streiken wollen, gibt es auch dann diesen Stress und auch dann die müssen am Ende auch dann die Geschäfte schließen. Aber sowieso der massive Einsatz von Polizeikräften, da haben sie dann die Geschäfte geöffnet. Aber die Eingänge waren erstmal dann geschlossen. Nach 2 Stunden war es dann anders. Dann war die Basar komplett dann geöffnet. Man konnte so normales Geschäft in Basar miterleben. Aber das war natürlich mit massivem Einsatz von Unterdrückungskräften nur so ermöglicht. Als wir dann raus waren aus Basar, da waren wir dann mit noch größerer Menge an Unterdrückungskräften konfrontiert. Nicht nur Polizeikräften, sondern auch dann Basij-Milizen. Und die waren überall auf Gehwegen, auf den Straßen mit ihren Wagen, sogar mit Bussen für eventuelle Festnahmen. Und das war krass, diese massive Anwesenheit oder Einsatz von Unterdrückungskräften. Und wie haben sich dann die Proteste hin zu den Massenprotesten weiterentwickelt? Vielleicht noch zusätzlich auch die Frage, wurden die Proteste vollständig von der staatlichen Gewalt überdeckt oder gab es doch auch Erfolge auf der Straße? Die ersten Tage waren so, eher dann am Nachmittag, als die in Basar wieder versucht haben, Proteste zu machen, Parolen zu rufen. Vielleicht haben auch dann erhofft, dass andere nach der Arbeitszeit sich auch dann anschließen. Da war die Masse an Unterdrückung noch heftiger. Also die Unterdrückungskräfte haben mit Tränengas angegriffen, aber auch mit Waffen erschossen. Es gibt Berichte, dass auch dann in Basar Menschen erschossen wurden, in geschlossenen Umgebung im geschlossenen Raum von Basar. Aber nach und nach breiteten sich die Proteste auf anderen Städten, besonders in kleineren Städten, wo die auch dann unter der ärmsten Städten gezählt werden können. Und da war die Masse oder die Qualität der Unterdrückung ganz anders. Und das ist dann immer anders. In marginalisierten Gebieten ist die Unterdrückung dann deutlich stärker. Zum Beispiel in der Stadt Ilam im Westen von Iran. Das ist immer unter der ärmsten Städten in Statistik. Und zum Beispiel die Selbstverbrennungsrate der Frauen ist massiv hoch in dieser Stadt. Und da haben die Menschen auch dann nach dem Protest im Bazar dann direkt dann in die, auf die Straßen gekommen. Es gab Stunden am Tag, wo sie die Kontrolle der Stadt übernommen haben. Das heißt, sie haben die Unterdrückungskräfte zurückgedrängt. Aber in Abwesenheit jegliches Plans für nachher oder in richtiger Organisierung, dann konnten sie nicht durchhalten, wenn die Repression massiv ist. Da hat das Regime mit Kriegswaffen die Menschen angegriffen. Viele wurden ermordet, viele wurden verletzt und sogar die Verletzten im Krankenhaus wurden auch dann von Unterdrückungskräften angegriffen. Die wurden direkt im Krankenhaus festgenommen. Und dann in Teheran, was ich selber auch erlebt habe, auf der Straße, in unterschiedlichen Vierteln in Teheran, die Unterdrückungskräfte waren massiv präsent. Und als die Menschen sich versammelt haben, in Gruppen von zum Beispiel 50 bis 100, dann haben sie auch dann diese Menge an Menschen dann angegriffen. Es ist dann unterschiedlich. Sie kommen mit Motorbikes und fahren in die Menge und versuchen so, die Menschen dann zu verstreuen. Und dann, sie haben mit Paintball und Schrotflinten erschossen. Aber nachher haben wir gesehen, danach, dass sie auch dann Kriegswaffen verwendet haben. Zum Beispiel ein Fall, wo ich dann selber miterlebt habe mit einigen FreundInnen. Wir waren dann auf der Straße, haben Parolen gerufen und dann sind die Unterdrückungskräfte mit Motorbikes dann in die Masse gefahren, haben laut gerufen, dass wir dann weggehen sollen. Und das ist der Moment, wo die Menschen auch dann fliehen müssen, weil die wissen, dass die dann wirklich dann alles machen können. Wir haben in ihren Händen schon die Waffen gesehen und wir sind dann in unterschiedlichen Passagen oder also Einkaufszentren geflohen. Aber nach und nach haben sie auch dann zugemacht. Und dann, das war der Moment, wo wir dann in Gassen und Seitenstraßen dann fliehen mussten. Da haben also manche BewohnerInnen haben die Türe geöffnet und da konnten wir rein in die Gebäude. Aber sie kamen auch dann vor uns, also die Unterdrückungskräfte kamen auch dann vor uns. Wir mussten dann auch dann direkt dann ins Gebäude dann gehen, damit sie uns auch dann nicht sehen. Oder es gibt jetzt mal auch dann Videos, dass die Unterdrückungskräfte in diese Gebäude auch dann sogar dann reingekommen sind und da die Menschen verhaftet haben oder erschossen haben. Also das ist die Masse an Unterdrückung, die Menschen, die auf die Straße kommen, damit rechnen müssen. Du kannst einfach getötet werden und damit rechnest du, wenn du dann auf die Straße kommst. Okay, die Proteste waren in erster Linie gegen das aktuelle Regime. Was waren denn genau die Forderungen oder die Perspektiven, die auf die Straße getragen wurden? Der Ausgangspunkt der Proteste waren die wirtschaftlichen Forderungen. Und am Anfang waren die Parolen auch dann in die Richtung nach wirtschaftlichen Forderungen. Aber es hat sich sehr schnell dann in eine andere Richtung entwickelt. Und sehr schnell wurde das gegen die Machtstruktur geworden und entsprechend auch dann die Parolen in die Richtung. Es gab zum Beispiel Parolen wie Tod der Diktatur, Tod der Khamenei. Khamenei ist der Führer im Iran, also Führer des Regimes. Aber auch, also dieses Mal waren Parolen zu hören, die nicht progressiv waren. Zum Beispiel, es gab auch dann Parolen für Monarchie, wie zum Beispiel Es lebe der Schah oder dass es dann der letzte Kampf ist und der Pahlavi zurückkommen wird. Pahlavi ist der vorherige Dynastie im Iran, die bei der Revolution 1979 aus dem Iran dann geflohen hat. Genau, dieses Mal haben wir solche Parole für Monarchie mehr gehört. Und das war auch dann ein Grund, warum viele Kräfte Sorgen geäußert haben, ob sie sich beteiligen sollen an diesen Protesten, weil sie die Angst hatten, dass diese Proteste von reaktionären Kräften vereinnahmt wird. Genau wegen dieser Parolen. Weil was dann in Medien, in Mainstream-Medien auch dann am Ende gezeigt wurde, war, es gab einen Fokus auf diese Parolen. Eine Gruppe hat eine Analyse von über 4000 Videos aus dem Iran während dieser Proteste gemacht und sie kamen zu diesem Schluss, dass nur 17% der Parolen, die Parolen für Monarchie waren oder irgendeinen Bezug zur Monarchie hatten. was in Mainstream-Medien aber dann gezeigt wurde, war zum großen Teil, sie haben eine Zahl von ca. 90% gesagt, dass sie die Parolen oder Forderungen oder irgendeinen Bezug zur Monarchie gezeigt haben. Und das zeigt auch dann, wie sie aktiv versuchen, die Menschen zu manipulieren. Genau, es gab aber auch dann andere Parolen auf der Straße. Nicht, also die Menschen, die dann auf der Straße waren, waren nicht alle Monarchisten. Selbst diejenigen, die diese Parolen für Monarchie gerufen haben, waren nicht alle überzeugte Monarchisten. Sie sind einfach verzweifelte Menschen, die keinen anderen Weg sehen, befreit zu werden, und sie sehen das als einzige Option. Und wie hast du oder ihr euch diesen Protesten und auch zu den monarchistischen Ausprägungen dann verhalten? Zum Beispiel, wir waren dann auf der Straße, da haben wir gesehen, dass die Menschen "Es lebe der Schah" rufen. Da haben wir versucht zu intervenieren, wir haben auch dann mit anderen versucht, andere Parole zu rufen. Zum Beispiel, wir haben "Xinjiang Azadi" gerufen, "Frau leben Freiheit". Oder wir haben andere Parolen, die traditionell Arbeiterklassenparolen sind, wie "Brot, Arbeit, Freiheit" gerufen. Und da kamen wir dann ins Gespräch mit den Menschen. Sie haben nicht die Parolen, die wir gerufen haben, gerufen. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen. Und sie haben zum Beispiel uns gesagt, das ist nicht die Zeit, dass wir dann unter uns miteinander streiten sollen. Da brauchen wir Einheit. Zum Beispiel hat eine Person gesagt, dass, guck mal, ich mag auch an diese Person Pahlavi nicht, aber was anders können wir tun? Wir müssen erst weg von Mullahs werden und dann sehen wir, was wir dann machen. Das ist die Lage, die wir dann betrachten sollen. Die Menschen, die dann für Monarchie Parolen rufen, sind wirklich nicht unbedingt überzeugte Monarchisten. Genau, in Abwesenheit jeglicher anderen Alternative versuchen sie, einen anderen Weg zu finden, weg von dem Regime. Wir haben auf der Straße andere Gruppen gesehen, dass die auch nicht Monarchisten waren. Wir haben einander gefunden, wir haben miteinander gesprochen, wir haben Xinjiang Azadi zusammen gerufen. Also das ist kein homogenes Umfeld. Natürlich haben mehrere auf den Aufruf von Pahlavi, also der Sohn von damaliger Diktatur, mit seinem Aufruf auf die Straße gekommen. Aber wie gesagt, soll man das dann differenziert betrachten, unter welchen Bedingungen die Menschen auf die Straße gekommen sind, unter welchen Bedingungen die Menschen diese Parolen rufen. Das ist wichtig zu betrachten. So, natürlich in diesen Momenten denkt man sehr viel daran, was wir dann machen können. Wir haben versucht, so ein bisschen Stadtbild zu ändern. Zum Beispiel, wir haben Graffitis oder Stickers aufgeklebt auf der Straße in öffentlichen Räumlichkeiten. Da haben wir versucht zu intervenieren und was wir dann richtig fanden, auch dann da so mitzuzeigen. Zum Beispiel mit "Xinjiang Azadi", mit "Wir lassen nicht, dass unsere Kämpfe von reaktionären Kräften vereinnahmt werden". Genau, also unterschiedliche Parolen haben wir dann aus Graffiti gemacht und auch dann Stickers aufgeklebt. Also jeden Tag haben wir dann mit unseren Freundinnen da zusammengesetzt und diskutiert, ob wir auch an den Protesten teilnehmen sollen, wegen der Sorge, dass diese Proteste vereinnahmt werden von reaktionären Kräften. Aber nach unserem Gespräch haben wir uns entschieden, dass eine aktive Intervention notwendig ist, besonders als wir andere Parolen an der Uni in Teheran gehört haben, wo die Studierenden gerufen haben, Tod der Diktator, ob Schah oder Mullah. Und das war auch dann so ein bisschen ein Moment für uns, dass wir gesagt haben, ja, dass aktive Intervention eine Rolle spielt und wir müssen dann uns aktiv beteiligen. Deswegen sind wir auch dann auf die Straße gegangen. Wir haben versucht, als die reaktionären Parolen gerufen wurden, haben wir versucht, dass wir dann unsere Parolen zu rufen. Obwohl das nicht von anderen mitgerufen wurde zum großen Teil, fanden wir es dann trotzdem richtig und wichtig, damit die anderen auch dann mitbekommen, dass es anderen gibt, die anders denken und nicht alle gleich denken. Und das auch dann so ein bisschen motivierend sein kann für diejenigen, die aus irgendeinem Grund Sorge haben, sich zu äußern. Weil, wie gesagt, es gab Menschen bei den Protesten, die nicht mit zum Beispiel Es lebe der Schar Parolen, die diese Parolen nicht mitgerufen haben, aber andere Parolen, zum Beispiel Tod der Diktatur, mitgerufen haben. Und wir wollten auch dann so direkt und aktiv intervenieren, um anderen auch dann zu zeigen, das ist nicht die einzige Meinung, die dann auf der Straße ist. Da haben wir auch dann mit anderen gesprochen. Zum Beispiel eine Person, die für Monarchie Parolen gerufen hat, hat uns gefragt, dann, warum seid ihr auf der Straße, wenn ihr gegen Monarchie seid? Und wir haben geantwortet, wir waren immer auf der Straße. Die letzten Jahre waren wir auf der Straße, haben protestiert und wir lassen nicht, dass unsere Proteste von einer Person, deren einzige Eigenschaft ist, dass er der Sohn der damaligen Diktatur von Iran ist, vereinnahmt wird. Das war für uns wichtig, das zu machen und aktiv zu intervenieren. Einige iranische Stimmen werden gerade laut, die sich gegen Palästina richten. Und auch hier in Deutschland haben wir schon bei monarchistischen Protesten viele Menschen mit Israel-Flaggen gesehen. Kannst du uns erklären, woher diese Position kommt? Das ist auch eine Sache, die auch kompliziert ist. Diese Stimmen wurden auch dann seit 2017 stärker, wo diese leere Stelle entstanden ist. Also mit der wirtschaftlichen Lage der Menschen, die ich dann beschrieben habe. Die Menschen sehen, dass das Regime sehr hoch in militärischen Bereichen investiert und auch stellvertretende Ambitionen verfolgt in Syrien, in Libanon, in der Region, an verschiedenen Orten in der Region. Und also dazu kommt auch dann das Motto, dass der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und die Tatsache, dass die reaktionären Kräfte auch dann sehr aktiv Diskurse entwickelt haben, wo sie dann versuchen, auf komplexe Fragen der Krisen, die wir erleben, einfache Antworten geben, indem sie dann einfache schuldige Gruppen oder einfache Gründe darstellen oder präsentieren. So sehen die Menschen auch, dass ja, wir haben sehr schlechte Lebensbedingungen und das Regime macht Propaganda für sich, dass wir ja zum Beispiel palästinensischem Volk helfen mit Geld, mit Waffen und so weiter. Was diese Unterstützung auch dann so eine Scheinunterstützung ist. Das Regime hat in Syrien bei der Unterdrückung der Aufstände der Menschen von Assad-Regime viel Assad-Regime unterstützt und die Menschen auch dann unterdrückt. Unter anderem die palästinensischen Geflüchteten, die in Syrien waren, die wurden auch dann massiv durch die Kräfte von Islamischer Republik unterdrückt. Also diese Unterstützung oder Scheinunterstützungen, die das Regime auch dann für Palästina-Frage und so zeigt, das sind auch dann keine wahre Unterstützungen. Oder wie das Regime sich antiimperialistisch zeigt, wie das Regime auf der offenen Bühne anti-amerikanische Rhetorik ausübt, aber dann hinter verschlossenen Türen Verhandlungen mit den USA und mit Israel macht. Diese zeigen auch den Charakter des Regimes, das auch in der Region für sich Einflusszonen verschaffen möchte. Und die Menschen sind nicht einfach dann wichtig für das Regime. Aber wie das Propaganda dann funktioniert von Regime, dass wir die Frage von palästinensischem Volk unterstützen oder auch dann die Propaganda von reaktionären Kräften, wo sie auch dann einfache Antworten auf Krisen geben. Und das ist dann so zeigen, als ob diese Armut, die die Menschen erleben, hat etwas zu tun mit der scheinbaren Unterstützung von palästinensischem Volk. Und das führt dazu, dass die Menschen auch dann so sich überlegen, ja, wir haben selber nichts zum Essen und warum sollen wir andere unterstützen mit Geld und sonstigen Sachen. Also das ist die herrschende Rhetorik. Und dadurch kommen auch dann diese Parole. Einmal habe ich in Teheran auch dann die Parole gehört, weder Gaza noch Libanon, mein Leben für Iran. Und das zeigt auch dann diese, also in welche Richtung dass die faschistischen reaktionären Kräfte gehen, um rassistische Hetze gegenüber anderen Völkern zu machen und die Menschen gegeneinander auszuspielen. Das ist nicht nur begrenzt auf andere Völker der Region, sogar innerhalb von Iran. Da leben unterschiedliche Völker, Kurdinnen, Araberinnen, Belutschinnen, also verschiedene Völker leben im Iran. Und das genaue Spiel wird auch dann gegenüber anderen Völkern im Iran gemacht. Dass diese Hetze, das gegenüber anderen Völkern im Iran auch dann gemacht wird. Dass wir als PerserInnen sind das Volk und die Kurdinnen sind Separatisten. Also das ist das Spiel von reaktionären faschistischen Kräften, die versuchen, einfache Antworten auf komplexe Krisen zu geben. Ja, die scheinen auch dann einfach so zu sein. Die Menschen müssen nicht mehr an Ursache der Krisen denken und sie nehmen auch dann diese Antworten. Aber natürlich wissen wir, dass unsere Kämpfe dann verbunden ist, die Kämpfe aller Völker in der Region verbunden ist und die Ursache der Krise, in der wir leben, ist das kapitalistische System, das von imperialen Kräften, aber auch von autoritären Kräften in der Region ausgeübt wird. Und nur wenn wir alle zusammen dagegen kämpfen, werden wir auch dann siegen. So, wir kommen zurück zum zweiten Part unseres Interviews. Hallo Leila. Es ist passiert, der Iran wurde angegriffen. Kannst du kurz schildern, was passiert ist und wie sich der Angriff auf die Menschen im Iran auswirkt? Ja, gerne. Seit dem Morgen von 28. Februar führen die USA und das israelische Regime massive militärische Angriffe auf den Iran durch. Mit Drohnen, Raketen und Kampfjets greifen sie von Israel, aber auch von militärischen Stützpunkten von den USA in der Region Iran an. Da sind insgesamt 7 Länder außer den USA und Israel beteiligt, wo die US-amerikanische Militärstützpunkte vorhanden sind. Genau, und sie haben mit massiven Angriffen angefangen. Die ersten Ziele waren die politischen und militärischen Figuren von Iran. Da gleich am den ersten Tag haben sie der politische, aber auch den religiöse Führer von Iran, Khamenei, getötet. Aber auch haben sie dann andere Ziele bombardiert, Wohngebiete. Also dieses Mal waren auch dann die Bombardierungen deutlich massiver im Vergleich zu den Angriffen im Juni 2025. Sie eine zum Beispiel ein Gebäude auf einer Straße bombardiert haben, wurde die komplette Straße kaputt geworden. Also das Gebäude selber vielleicht ein Pulverdampf einfach mal geblieben und dann aber die anderen Gebäude daneben und gegenüber, die wurden massiv zerstört. Und das ist etwas, das anders war im Vergleich zu dem Angriff im Juni 2025. An den ersten Tagen haben sie neben Wohngebiete mindestens eine Universität, mehrere Schulen angegriffen. An dem ersten Tag haben sie mindestens 3 Schulen angegriffen und in jeder Schule wurden SchülerInnen getötet. In einer Stadt im Süden vom Iran haben die USA eine Grundschule angegriffen, wo 168 Schülerinnen getötet waren und auch dann 14 Lehrerinnen. Genau, in anderen Schulen wurden auch dann Schülerinnen getötet. Es gibt jetzt mal sogar Videos davon, also diese Videos durch Kameras, die in der Schule waren. Das ist sehr schrecklich. Aber die haben auch dann Krankenhäuser zum Beispiel angegriffen. Dieses Mal war irgendwie egal, nachdem was Israel in Gaza auch gemacht hat. Es ist einfach mal ein Fitnessstudio, Sportkomplexen, Sportanlagen, Infrastruktur. Also zum Teil bei manchen Angriffen gab es auch dann Stromausfälle oder Wasserausfall oder Gasausfall in mehreren Stadtteilen. An dem ersten Tag hat das Regime im Iran auch ein paar Stunden nach den Angriffen Internet komplett abgeschaltet und da herrscht seitdem so ein Intranet im Iran. Also das heißt, es ist die normalen Menschen keinen Zugriff oder kaum Zugriff auf Internet haben. Es gibt manche VPNs, die selten funktionieren und die Menschen müssen ständig mit unterschiedlichen Config-Dateien, Konfigurationsdateien für diese VPNs ausprobieren und sie müssen zusätzlich sehr viel dafür bezahlen. Also diejenigen, die es sich nicht leisten können, haben auch dann gar keinen Zugriff auf Internet. Diejenigen, die sich leisten können, haben selten Zugriff auf freien Internet. Genau, ansonsten sogar Kommunikation über Mobilfunk war auch nicht so immer vorhanden. Aber hauptsächlich dann nutzen die Menschen für die Kommunikation einfach mal staatliche Mobilfunk und Intranet. Und das Regime war auch vorbereitet für solche Situationen. Die haben schon diese Intranet nach und nach über die Jahre aufgebaut. Sie haben dann Messenger-Applikationen, die über diese Intranet laufen. Sie haben so YouTube-mäßig eine Webseite da wie YouTube, eine Webseite wie, keine Ahnung, Amazon oder so. Und sie haben alle Infrastruktur dafür nach und nach aufgebaut, dass wenn sie den Internet-Shutdown machen wollen, dass zum Beispiel bestimmte Infrastrukturen, bestimmte Institutionen darunter nicht so viel leiden, zum Beispiel Banksysteme oder sonstige Sachen. Nach 2-3 Stunden, nachdem die US-israelische Angriffe angefangen wurden, hat das Regime auch dann angefangen, diese Angriffe zu beantworten. Mit Raketen hat das Regime geantwortet und da direkt dann auf Israel, aber auch auf 7 Länder in der Region angegriffen mit Drohnen und Raketen. Da hat man auch dann aber klar gesehen, dass es dann keine Verteidigungssysteme oder sogenannte Interception für die erschossenen Raketen oder Drohnen seitens USA und Israel im Iran gibt. Also das heißt, dass USA und Israel haben die Kontrolle über den Himmel von Iran. Sie kommen mit ihren Kampfjets und so mit wenig Problemen seitens Verteidigungssystemen von Iran. Genau, aber das Regime hat auch dann die Drohnen und Raketen verwendet. Was für mehrere überraschend war, war genau das, dass obwohl der Führer des Regimes, obwohl viele militärische Figuren schon an dem ersten Tag in den ersten Stunden getötet wurden, aber das Regime hat schon geschafft, als ein Land gegenüber, also 7-8 Länder anzugreifen. Und auch dann dabei hat das Regime auch dann strategische Ziele angegriffen. Das heißt, sie haben versucht, erstmal diese Interceptions von Israel, aber auch dann von den Ländern in der Region, wo US-Militärstützpunkte vorhanden sind, irgendwie die lahmzulegen durch Drohnen und so. Also das Regime nutzt diese billige, vielleicht ein $20,000 Drohnen gegenüber diese Interception-Raketen, die jeweils ein paar Millionen Dollar kosten. Und genau, somit hat versucht, so ein bisschen diese Interception von USA und Israel dann lahmzulegen. Und nachher hat man gesehen, dass mehr Raketen von dem Regime Israel und auch dann diese Länder getroffen hat, nachdem viele von diesen Interceptions schon verwendet wurden. Das heißt, so konnte man sehen, dass die USA und Israel, aber auch dann viele andere, überrascht waren. Einmal, weil viele gedacht haben, dass mit dem Tod von dem Führer, aber auch den militärischen Figuren, dass das Regime auch dann nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen oder auch dann diese Angriffe durchzuführen. Aber sie haben es gezeigt, dass es nicht so ein Regime ist, das nur an einer Person abhängig ist, sondern das hat schon Layers von Strukturen. Und das funktioniert, wie man sieht. Das mit Internet-Shutdown macht es für die Menschen im Iran schwierig, Informationen zu sammeln und überhaupt dann informiert zu werden, was überhaupt passiert. Mit Internet-Shutdown haben sie nur Zugriff auf die Medien vom Regime und auch dann die Medien in Diaspora, diese Farsi-Medien, die von kranken Oppositionen geführt werden. Das heißt, dass sie dann nur Zugriff auf regimenahe Medien und dann diese Pro-Kriegs-Opposition haben. Und das ist sehr schwierig, dass sie für sich dann ein Bild schaffen können, was wirklich in der Tat passiert, weil das Regime berichtet von seinen Siegen. Die Medien von Opposition berichten davon, dass das Regime fast zum Ende gekommen ist und es ist dann nur die Sache, die Frage der Minuten, Stunden und so, dass das Regime gestürzt wird. Genau, das macht alles sehr schwierig und das ist auch dann sehr stressig für die Menschen, weil sie wissen nicht, was genau passiert. Und wie haben die Menschen im Iran auf den Angriff reagiert Wie haben vor allem die verschiedenen Kräfte reagiert? Ja, wie die Menschen im Iran sich reagiert haben, die ersten Stunden kann man sagen, dass die meisten sehr schockiert waren von was passiert ist, weil das war zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr am Morgen, wo die Menschen am Arbeitsplatz sind, die Kinder in der Schule sind, Studierende an der Uni sind. Und wir müssen auch dann sagen, dass es dann eine Zeit ist, kurz vor dem Neujahr im Iran, kurz vor dem vor Nowruz. Und da die Geschäfte sind auch relativ voll im Vergleich zu anderen Zeiten. Und als sie die Gebiete in der Stadt angegriffen haben, da waren auch dann viele Menschen da, weil sie den Stadtmitte angegriffen haben. Da gibt es auch dann viele Geschäfte, wo viele Menschen auch dann da sind. Und bei den Angriffen waren die Menschen auch dann massiv erschrocken. Die Eltern haben alle, die wollten dann ihre Kinder von Kindergärten, von Schulen abholen. Es gab massive Stau und das mit Kommunikation war auch dann so ein Problem, dass sie sich nicht informieren konnten, was genau dann alles überhaupt dann passiert. Also die ersten Stunden waren sehr schwierig für die Menschen, bis sie dann einfach mal voneinander, von Angehörigen eine Nachricht bekommen haben. Und dann nach und nach konnten die Menschen so ein bisschen drüber denken oder verstehen, wie die Lage ist. Und da kann man sagen, dass ja, es gab schon diejenigen, die dann gegen einen Krieg waren und diejenigen, die dann für einen Krieg waren. Da muss man diese dann unterscheiden. Also bevor vor dieser Internet-Shutdown haben sich die Menschen auch in Social Media haben die Menschen dann berichtet drüber. Und diejenigen, die dann gegen den Krieg waren, haben auch da ihre Meinung geschrieben. Das muss man sagen, dass wegen dem Verhalten von dieser monarchistischen Opposition, dass sie gegen Meinungen massiv angreifen, haben viele Menschen sich zurückgezogen, um überhaupt ihre Meinung zu äußern. Aber nachdem der Krieg dann passiert ist, nachdem USA und Israel Iran angegriffen haben, da konnte man auch dann von Posts von Menschen im Social Media verstehen, ja, jetzt schweigen wir nicht mehr. Das ist ja die Höhe. Und diejenigen, die dann gegen Krieg waren, haben klar geschrieben, dass wir gegen Krieg sind. Mehrere haben geschrieben, es kann sein, dass es das unser letztes Tweet ist oder unser letztes Post ist. Falls ihr das lest, sollt ihr dann wissen, dass wir gegen diesen Krieg sind. Wir sind gegen das Regime, aber auch gegen Israel und USA. Und das ist nicht unser Krieg. Genau, und dann nach ein paar Stunden war das Internet weg. Nach und nach, als manche für kurze Zeit den Zugriff auf Internet hatten. Es gibt auch dann einige, die dann Starlink haben und die hatten Zugriff auf Internet. Und man konnte auch dann Videos aus dem Iran sehen. Und da konnte man auch dann manche Reaktionen von denjenigen, die dann für den Krieg oder sich dann mindestens dann gefreut haben, darüber sehen. Aber die waren dann ein paar Videos, wo die Menschen zum Beispiel getanzt haben oder einfach mal gejubelt haben. Genau, aber dann seitdem dann haben die Propagandamedien in Diaspora angefangen, diesen ein paar Videos, also ihre Propaganda zu machen. Und sie haben diese Narrative gebildet, dass die Menschen sich über die Bomben freuen. Genau, und aber sagen nichts von denjenigen, die gegen diesen Krieg sind. Ich konnte über meine iranische SIM-Karte mit meinen Freundinnen kurz telefonieren und sie sind natürlich dann gegen Krieg und sie waren auch dann wütend wirklich über diejenigen, die gejubelt haben zum Beispiel. Meine Freundinnen haben mir erzählt, dass sie zum Beispiel irgendwo bei einem Imbiss waren und etwas gegessen haben. Und dann ein paar Minuten, nachdem sie das Imbiss verlassen haben, wurde da bombardiert. Und das Imbiss wurde dann vernichtet. Und das wurde dann an dem Tag mindestens zweimal passiert, dass sie waren an einem Ort, und dann nur ein paar Minuten, nachdem sie den Ort verlassen haben, wurde das dann bombardiert. Das heißt, es ist so nah an tot waren sie. Und das ist so krass, das zeigt, in welchem Zustand man derzeit lebt. Kannst du noch mal expliziter machen, wie sich die Monarchisten im Iran zu dem Angriff der USA und Israel verhalten haben? Also an diesen Tagen, am 7. und 8. Januar, dass sehr viele Menschen dann auf die Straße kamen und da auch dann monarchistische Parole gerufen wurden und massiv unterdrückt wurden. Und dann hat man auch dann von mehreren tausend Getöteten von dem Regime gesprochen. Nach dieser massiven Unterdrückung, nach dieser massiven Ermordung von Protestierenden durch das Regime waren die Menschen im Iran sehr wütend und dieser Wut haben sie dann in Trauerfeier vom Regime Getöteten innerhalb dieser zwei Tagen gezeigt. Diese Trauerfeiern waren zum Teil kollektiv gemacht, das heißt, dass mehrere Menschen haben die Angehörigen der Person, die getötet wurde, begleitet. Dadurch entstanden auch dann Demos oder so Kundgebungen im Friedhofen. Und da auch dann sogar haben hunderte Menschen an diesen Trauerfeiern teilgenommen. Und dabei wurden auch dann an manchen Stellen, an manchen Orten wieder Parolen gerufen oder auch Symbolen von Monarchie wie die Fahne oder das Foto von Pahlavi gezeigt. Also die Menschen hatten die als Plakat in Hand oder auch dann die Fahne oder auch dann manche monarchistische Parolen haben gerufen. Also das hat sich auch dann da bei diesen Trauerfeiern gezeigt. Was auch dann sehr besonders war dieses Mal, also im Iran ist so, das ist auch dann so schiitische Kultur, dass die Menschen bei Trauerfeier ja natürlich auch sehr viel weinen und das ist dann alles dann sehr traurig. Aber da die Menschen, die getötet wurden, zum großen Teil sehr jung waren, die meisten Familien haben so Musik gespielt. Und viele haben getanzt. Und das war nicht etwas Gewöhnliches. Das war schon so eine Reaktion von den Menschen auf diese katastrophale Situation, dass tausende jüngere Menschen getötet wurden. Und sie wollten nicht traurig sein, sondern sie wollten das feiern. Ja, das ist gut, dass sie dann im Kampf getötet sind. Und nach dem Krieg hat man Videos gesehen, wo die Menschen zum Beispiel die Angriffe von USA und Israel gefilmt haben. Und dabei konnte man hören, dass die zum Beispiel Thank you Trump sagen oder sich über die Angriffe freuen. Also für die Menschen, die im Iran sind und diese Jahre erlebt haben und unter dieser massiven Unterdrückung waren und besonders die Zeit kurz davor mit diesen Protesten, besonders an den zwei Tagen, wo Tausende innerhalb der zwei Tagen getötet wurden. Und die Menschen waren sehr emotionalisiert von, was sie erlebt haben. Auch dazu denn die wirtschaftliche Situation, die schon davor erwähnt wurde und so. Und diese Verzweiflung der Menschen, dass sie sich dann machtlos fühlen und denken, dass nur eine Kraft, eine Macht von außen sie retten kann. Und so kann man vielleicht dann verstehen, warum manche Menschen innerhalb vom Iran sich über die Angriffe freuen. Die Monarchisten außerhalb von Iran, da haben sie diese Situation auch ausgenutzt. Also ich würde sagen, eher dann Pahlavi selber. Er hat sich, kann ich wirklich so sagen, dass er sich dann gefreut hat über so viele Anzahl an getöteten Menschen, weil er damit etwas machen konnte. Damit konnte er dann die Menschen mobilisieren. Damit konnte er Propaganda machen, dass das Regime weggehen muss und sich als sogenannte, wie er sich dann nennt, Transitional Führer zu einer Demokratie kaufen kann. Und genau das hat er die Situation so ausgenutzt. Er hat am 14. Februar auf eine Kundgebung, hauptsächlich in drei Städten der Welt, aber auch dann in anderen Städten aufgerufen. Am 14. war er selber in München bei Sicherheitskonferenz, obwohl er nicht so offiziell eingeladen wurde. Er wurde nur zu zwei Panels, zwei Nebenpanels eingeladen, wo keine PolitikerInnen da waren. In einem Panel, nur 20 Minuten, hatte er ein Interview mit einer Journalistin. Und in einem anderen Panel war er im Publikum. Also so verkauft er sich auch dann so, nur durch diese Sachen. Genau, und dann hatte er dann die Situation genutzt und hat die Monarchisten aufgerufen auf eine Versammlung in München. Und da sind auch dann mehrere aus verschiedenen Städten Deutschlands, aber auch anderen Ländern in Europa nach München gefahren. Ja, wir waren auch dann an dem Tag in München, nicht aber dafür, weil wir dann unsere jährliche Demo gegen Sicherheitskonferenz und gegen NATO in München hatten. Aber wir haben das Thema auch, also Thema Iran, haben wir auch versucht, da noch präsenter zu machen. Und das war auch dann schon präsent durch die Reden von anderen Genossinnen, palästinensische Genossinnen und auch dann kurdische und deutsche Genossinnen. Sie haben Thema Iran alle erwähnt bei ihren Reden und sich geäußert, sowohl gegen den Krieg als auch gegen die reaktionäre Opposition, aber auch dann das Regime. Also an dem Tag haben wir gesehen, dass mehrere Monarchistinnen in München waren. Wir haben uns auch dann darauf vorbereitet, Transpis gemacht und angehängt. Sie waren auch dann genervt dadurch. Sie haben mit Tod den Linken reagiert und es lebe der Schah auf diese Transpi und so. Wir hatten aber auch dann unsere Parole, kein Schah, kein Staat, kein Patriarchat. Und so haben wir auch dann dagegen reagiert. Danach kamen die Nachrichten mit der Anzahl der Teilnehmenden an diese Versammlung. Und deutsche Polizei hat gesagt 350.000, was die Bilder komplett dagegen sprachen. Nachher kam es auch klar, dass es wirklich nicht um diese Zahl ging. Die deutsche Polizei hat sich aber nicht korrigiert. Also mehrere haben über verschiedene Tools und anhand Bilder Einschätzungen gemacht. Und es gibt zwischen 15.000 bis 80.000, aber auch dann in einer Zeitung wurde geschrieben, dass maximal mit großem Luft 150.000 Menschen waren da. Und dann hat die Münchner Polizei diese 350.000 Zahl einfach mal gegeben. Aber da war auch dann klar, dass es so eine politische Sache ist. Also das ist dann politisch gewollt in Deutschland, das zu nutzen und diese Narrative zu machen, dass ja dieser Pahlavi, der Sohn der damaligen Diktatur, schon mehrere AnhängerInnen hat oder beziehungsweise die meisten IranerInnen in Diaspora dafür sind. Sie wollen genau diese Narrative machen. Was dann nachher auch dann klar geworden ist, aber was man verstanden konnte, ist es dann deutsche Politik auch dann diese reaktionäre Opposition dann aktiv unterstützt. Nach dem Krieg haben die Anhängerinnen von Pahlavi sind auf die Straßen gekommen mit Kundgebungen und so. Sie haben getanzt und gejubelt, auch ständig wieder Thank you Trump, Thank you Netanyahu gesagt, mit Israel-Fahnen, USA-Fahnen, überall auf die Straße gekommen. Und das war sehr pathetic. Ich weiß jetzt nicht das deutsche Wort dafür, aber das war sehr frustrierend, sehr eklig, wie sie sich verhalten haben. Also die haben kein Verständnis, was ein Krieg bedeutet für sie, die dann mehrere tausend Kilometer entfernt sind von jeglicher Gefahr, die einfach sagen können, dass jetzt ist es gut, dass die Bomben dass die Menschen unter den Bomben getötet werden. Das ist sehr krass. Und die meisten von diesen Menschen haben Familien innerhalb von Iran. Und das macht alles noch schwieriger zu verstehen, warum sie sich denn so verhalten und macht das Ganze dann noch ekliger, dass diese Bomben diskriminieren nicht zwischen den Menschen da. Die werden einfach mal töten. Auch ihre Familie können getötet werden, obwohl viele von denen diese Narrative von gezielten Angriffen akzeptiert haben, aber nach und nach sehen sie auch, dass es dann sinnlos ist. Es gibt keine gezielte, also Ziel ist genau alles, die Menschen, Infrastruktur, alles, wenn nur einfach mal die Straßen zerbombt werden. Und die letzten Tage besonders sieht man, dass Israel und USA alle ihre militärischen Ziele einfach mal angegriffen haben. Und jetzt greifen sie Wasserinfrastruktur, einfach mal Straßen, kleinste Basij-Milizstationen, Schulen. Und das war sehr unglaublich, wie diese Anhänger von Pahlavi versucht haben, die Angriffe auf die Schule mit 168 getöteten SchülerInnen zu rechtfertigen. Sie haben behauptet, dass es das Regime war, das es die Angriffe gemacht hat. Und dann kam raus, die westlichen Medien haben selber gesagt, nee, unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass es die USA war. Aber jetzt trotzdem verbreiten sie weiterhin diese Lügen, dass es das Regime war. Oder diejenigen, die das akzeptiert haben, dass es dann die USA war, dann sagen sie, okay, jeder Krieg hat Kollateralschaden. Es ist so einfach eklig. Okay. In letzter Zeit sind die monarchistischen Kräfte im Iran stark angewachsen. Man könnte meinen, sie propagieren sehr ähnliche Ziele wie die USA und Israel mit ihrem Angriff. Welchen Zusammenhang siehst du zwischen all diesen Interessen? Die Frage von Monarchie und von dem Pahlavi, das ist dann schon ein Projekt. Das ist ein politisches Projekt von, würde ich sagen, das Israel mindestens die letzten Jahre verfolgt hat. Israel hat diese Farsi-Medien finanziert und auch dann die Ausrichtung dafür dann definiert. Wir haben Interviews von Pahlavi von vor einigen Jahren, wo er gefragt wird über seine Position gegenüber Krieg gegen den Iran. Und damals hat er gesagt, das ist unsere rote Linie. Natürlich wollen wir dann keinen Angriff auf Iran. Ein Krieg gegen Iran würde auch dann die Menschen dazu führen, dass die dann näher zum Regime werden oder irgendwie das Regime unterstützen. Dann seitdem, es ist klar, dass es ein politisches Projekt geführt wurde und das alles dann in diese Richtung geändert hat, dass er ganz direkt und klar auf ein militärischen Angriff auf Iran aufgerufen hat. Er hat einfach mal allen europäischen und US-amerikanischen PolitikerInnen gebeten, Iran anzugreifen. So sieht man auch dann die Veränderung und das ist klar, dass es ein politisches Projekt ist. Einfach mal sich als einzige Opposition oder als einzige Möglichkeit zu verkaufen, während er dann außerhalb von Iran fern von jeder Unterdrückung ist und dann andere oppositionellen Kräften im Iran unterdrückt werden, wurde er dann erstmal als einzige Opposition verkauft und dann auch dann mit dem Politik, dass ja, das Regime kann nur mit einem Krieg gestürzt werden, was jetzt trotzdem Angriff bis jetzt noch nicht passiert ist. Sie haben genau diese Narrative aktiv gemacht. Sie haben das politische Boden für staatliche Propaganda von imperialistischen Kräften bereitgestellt. Und ja, natürlich warten die USA und Israel nicht drauf, dass ob die Menschen im Iran oder außerhalb von Iran, alle IranerInnen, sagen, dass sie für oder gegen einen Krieg sind. Sie verfolgen ihre Politik. Aber diese Narrative, die Monarchisten gemacht haben, das hat einfach mal die Angriffe irgendwie legitimiert. Und die USA und Israel und auch europäische Länder wie Deutschland nutzen diese Narrative, nutzen die Haltung von Monarchistinnen aus und so versuchen auch dann ihre Politik zu rechtfertigen. Und sagen sie, dass die Menschen selber wollen den Krieg, was überhaupt nicht stimmt. Ja, vielleicht ein Teil der Menschen zeigen sich so, jetzt, dass sie dann für Krieg sind. Aber das stimmt nicht, dass dann alle Menschen für den Krieg sind. Es gibt dann mehrere, die dann gegen den Krieg sind. Wir haben in der letzten Woche auch gesehen, wie viele Menschen auf die Straße gekommen sind und für das Regime demonstriert haben. Also man darf nicht diese Menschen auch vernachlässigen. Das Regime hat weiterhin AnhängerInnen Und das zeigt alles auch dann, was für ein falsches Bild dieser Teil von Opposition überhaupt von dem Regime hatten. Einmal davon, dass die gedacht haben, dass mit dem Tod von Khamenei das Regime sehr schnell gestürzt wird oder mit den ersten Bomben das Regime gestürzt wird. Und auf anderer Seite, auch sie haben nicht mit so vielen AnhängerInnen gerechnet. Das heißt, dass sie überhaupt nicht das politische Boden im Iran kennen. Danke dir, Leila. Wie können wir denn jetzt die Solidarität mit euch von Deutschland aus zeigen? Wir haben jetzt sehr viel über diesen Teil von Opposition, nämlich MonarchistInnen, gesprochen. Aber das heißt nicht, dass sie die Mehrheit sind. Sie sind der laute Teil der Opposition, die für sich einen großen Raum genommen haben, weil sie auch dann eben von Staaten unterstützt werden. Aber es gibt dann andere Teile in Opposition. Es gibt sogenannte RepublikanerInnen, die auch dann so ein großes Spektrum haben von liberalen Kräften bis hin zu so Linksliberalen oder auch dann Sozialdemokraten in diesem Spektrum, aber auch dann progressivere Kräfte, die linken Kräfte, die kommunistischen Kräfte, die sind auch Teil der Opposition. Sie waren zum großen Teil unter der Unterdrückung seitens des Regimes, aber auch dann seitens dieser laute Teil von der Opposition. Aber nach dem Krieg gab es auch Kundgebungen, Demos, auch außerhalb von Iran gegen den Krieg, wo die Menschen gleichzeitig, als sie sich gegen diesen reaktionären Krieg von USA und Israel geäußert haben, haben sich auch gleichzeitig gegen das Regime geäußert. Und das ist sehr wichtig, das beides gleichzeitig zu erwähnen, weil wir uns nicht für diese zwei Polen entscheiden müssen und wir denken an eine andere Alternative. Genau, und was wir in Deutschland machen können, also dieser Krieg, das ist so ein geführt von USA und Israel, aber auch dann massiv unterstützt von europäischen und im Allgemeinen auch dann hauptsächlich NATO-Kräften, NATO-Mitgliedern. Besonders Merz hat das sehr begrüßt und hat sich auch dann rassistisch wieder geäußert. Und am Ende geht es um Neuordnung der Region und die Interessen, die alle diese Staaten im Westen haben, auch Deutschland. Und es geht auch dann um diesen Machtkonflikt zwischen USA und China. Und das ist, wo wir auch dann uns aktiv beteiligen können. In Deutschland natürlich, dann ist unser Hauptfeind der deutsche Staat, der auch Kriege entweder selber anstoßt oder aktiv unterstützt oder die Waffen für die Kriege durch deutsche Fabriken hergestellt werden und am Ende auch dann die Ressourcen und die Arbeitskräfte der Menschen in den von Krieg betroffenen Ländern werden von diesem Staat ausgebeutet. Das heißt, dass hier richten wir hauptsächlich unseren Kampf gegen den deutschen Staat und gleichzeitig, dass wir dann unsere Solidarität mit den Menschen in den Gebieten, die dann von Krieg betroffen sind, zeigen. Also das soll die erste Forderung sein, das Ende des Kriegs. Das ist das Wichtigste, weil jede Stunde, jede Minute, die der Krieg früher beendet wird, das zählt. Das heißt, mehr Menschen am Leben bleiben, mehr Infrastruktur da vorliegt und das zählt. Und das ist wichtig als erstes, so uns dann gegen den Krieg und für frühzeitige Ende der Kriege zu engagieren. Und dabei ist es wichtig, dass wir uns auch dann gegen diese Narrative zu äußern und dass wir uns nicht einschüchtern lassen von diesem Propaganda, dass alle Menschen vor Ort Krieg wollen. Das ist etwas, wo wir auch dann uns aktiv beteiligen können, wenn wir dann die Stimmen aus dem Iran, die gegen Krieg sind, widerhallen können und auch dann die Gründe hier auch dann dafür sagen können. Genau, durch Demos, Aktionen, aber auch dann durch unsere alltägliche Kämpfe, die wir machen, können wir auch dann unsere Solidarität mit den Menschen in den Gebieten, die von Krieg betroffen sind, zeigen. Vielen Dank, Leila, für die umfassenden Einblicke. Ich denke, das hat uns allen geholfen, ein besseres Verständnis in die Entwicklung in und um den Iran zu bekommen. Wo kann man denn eure Aktivitäten und eure Analysen verfolgen, wenn man mehr erfahren möchte? Ich bedanke mich auch bei euch für das Gespräch und für die Solidarität. Uns findet man auf Instagram unter Feminists for Gina, aber auch unter unserer Internetseite feministsforgina.net. Genau da veröffentlichen wir unsere Aktivitäten in Diaspora. Vielen Dank nochmal für das Gespräch. Das ist sehr wichtig, dass wir das Gespräch gemacht haben. Ich hoffe, dass es einen guten Überblick verschaffen konnte und eine Basis für Solidarität und Zusammenarbeit auch verschaffen konnte. Und wir sehen uns auf der Straße bei nächster Aktion oder Demo.